die andere Wissenschaft. Die Erde ist ein lebendiges, belebtes Wesen. Jedes Gebiet hat seine ihm eigene, unwiderstehliche Anziehungskraft und seine eigenen Schwingungen, wodurch sie auf die sie bewohnenden Geschöpfe einwirkt, sie umbildet und umwandelt. Im Malabar-Gebiet Indiens konnte ich feststellen, dass die Juden, die kurz nach ihrer Zerstreuung dorthin gelangt waren, sich kaum noch von den in jenem Gebiet wohnenden Draviden unterschieden. Dagegen waren die im 16. und 17. Jahrhundert zugewandten Juden Weiße. Auch ohne sich mit den Germanen und Tschechen zu vermischen, kann es sehr gut möglich sein, dass aus dem Mittleren Osten nach Europa gelangte Juden nach einigen Jahrhunderten körperliche Merkmale annehmen, die den dortigen, von alters her eingesessenen Rassen eigentümlich sind, was durch Osmose, eine auf Diffusion beruhender, aber einseitig gerichteter Stoff- bzw. Flüssigkeitsaustausch verschiedener Konzentration, und Mimose, die Erzielung von Formähnlichkeit mit einem Gegenstand der Umgebung durch allgemeine Farbangleichung bewirkt wird, begünstigt durch die feinen, subtilen Erdkräfte. Die Hyperboreer verweilten nicht für längere Zeit in anderen Gebieten des Planeten, damit sie sich nicht veränderten. Sie waren somit Mitglieder einer Einweihungsgemeinschaft, mächtige Magier, Weise, Volksführer, Schöpfer von Gesittung und Bildung, von Kultur. Als Atlantis versinkt, befinden sich über alle Welt verteilt noch Gruppen von Missionaren, welche die überlebenden Menschen unterweisen. Zuerst bringen sie ihnen bei, wie sich die tosenden Wasser in der Zeit nach der Sintflut beruhigen lassen. Sie benutzten hierzu den Stein. Und wir haben gesehen, dass Noah seinem Sohn Japhet den Regenstein gibt. Nach dem Untergang von Atlantis entstehen seltsame Steinbauwerke, die durch magischen Gleichgewichtsausgleich in den geheimen Strömungen des Planeten das Entstehen neuer Meeresüberschwemmungen verhindern. Es sind dies die Menhire, keltisch von Men gleich Stein, hier gleich groß. Sie vermögen dank der bei ihnen zur Anwendung kommenden geheimnisvollen Wissenschaft auf Erdströme einzuwirken, die nicht elektromagnetischer Natur sind. Sie werden dort in die Erde eingenagelt, wo die Gefahr des Versinkens zufolge von Überschwemmungen am größten ist. Es ist dies eine auf die Erde angewandte Akupunktur. Dieser verloren gegangenen magischen Wissenschaft entsprach auch eine andersartige Technologie im Wissen von anderen, feinen Kräften und ihrer Beherrschung. Wandernde Reste dieses Wissens, die uns zu einer Vorstellung darüber gelangen lassen, was solch eine auf dem grandiosen Unterbau einer völlig verschiedenartigen Wissenschaft und Technik begründete Zivilisation gewesen sein mag, sind die Zahoris, die Hellseher und Routengänger, die unter Wasserströmungen durch den Ausschlag die Schwingungen ihrer Wünschelrouten aufdeckten. Ich habe sie im modernen sozialistischen Wien bei ihrer Arbeit beobachten können. Auch die Vorgänger der Bewohner der Insel Chiloé in Südchile, die Chiloten, konnten dank einem heutzutage verloren gegangenen Wissen das Wasser aufhalten, dem Wissen der Schlange Tenten. Sie retteten auf diese Weise jene wenigen Inseln, die von dem überflutenden Gondwana übrig geblieben sind. Im Fischezeitalter haben zuerst die Templer und danach die hitlerische SS Versuche unternommen, die alte Wissenschaft und die alte, legendenumwobene Technik wiederzubeleben, ohne dass ihnen allerdings die zum völligen Erreichen dieses Zieles erforderliche Zeitspanne geschenkt worden wäre. Aber im Zeitalter des Widders, des goldenen Vlieses, wird es von den Druiden erreicht. Jene Wissenschaft ermöglicht eine wirkliche Kenntnis vom Erdinneren und durch ihre magische Technologie vermittelt sie eine Gewalt, durch die sie die Erde umwandeln kann, wobei der Magier der Mitarbeiter ist, welcher alles das aus der Welt zu schaffen vermag, wozu die Natur aus sich heraus nicht imstande ist und was ohne ihn unvollendet bleiben müsste. Nur so lässt sich die kritische Phase der Vermaterialisierung, Rückentwicklung der Erde im Kali-Yuga überwinden, dass man die neue Erde erfindet, sie ausdenkt, wie Rilke sich ausdrücken würde, indem man sie zuerst unsichtbar in uns entstehen lässt. Anderenfalls wird die Götterdämmerung zur Wirklichkeit und es werden sich die Voraussagen der eddischen Magierin in Völva erfüllen. Denn die mechanistische Wissenschaft und die rein vernunftmäßige Technologie unserer jetzigen Zeit, welche die Erde nicht verwandeln, sondern sie beherrschen und unter ihren Willen zwingen wollen, werden sie letztendlich zusammen mit den Menschen vernichten. Lilith und die steinerne Zither. Würden die Chilenen jene uralte Wissenschaft von Atlantis gekannt haben, hätten die Hyperboreer oder die Druiden sie uns gelehrt, dann wären wir mit Sicherheit in der Lage, Erdbeben und große Erderschütterungen zu vermeiden. Und wir könnten auch Überflutungen von Ozeanen verhindern. Wir könnten vielleicht auch den uralten Erdteil des Geistes, der Giganten, den von Ersi, von El Ella, an unseren Küsten wieder auftauchen lassen, die Stadt der Cäsaren, das Hyperborea des Südpols. Das Wissen von den Menhiren wird den Ligurern in Europa von den Anten oder Giganten gebracht, auch die Kenntnisse über die Dolmen, die Hünengräber und Steindenkmäler. Diese Dolmen sind richtige Steinzittern, die in bestimmten Gebieten der Erde in Schwingungen versetzt werden, sobald sie von Tau oder von den Wassern des Mondes benetzt werden. Sie gestalten somit die Verwandlung des Auserwählten, des in ihrer Nähe befindlichen Eingeweihten, der aus einer Rasse in eine andere hinüberspringen kann und sich dabei zuerst in einen Druiden, später in einen Atlanter und schließlich in einen Hyperboreer verwandelt. Es ist die Musik der Steine, welche die gesamte Natur bezaubert. Es war dies die gleiche Zither, auf der Orpheus spielte und die auch Jason, mein Freund, zusammen mit dem goldenen Vlies fand. Für denjenigen, der in den Sinn megalithischer Denkmäler eingeweiht ist, liegt ein ganzes Buch der Steine offen da. Darin ist die Rede von der uralten Alchemie, von der Alchemie von Atlantis und damit auch von der geheimen esoterischen Entwicklungsgeschichte des Menschen. Der Menhir stellt den ersten Polarberg, die Polarachse, dar, ebenso wie das Rückgrat des Menschen. Weiterhin versinnbildlicht jedes buddhistische Stupa, jeder Tempel ebenfalls den Berg der Offenbarung in der fernsten Mitternacht, auch jedes urwüchsig aufgerichtete Vorgebirge, jeder im Mittelpunkt gelegene Stein oder Nabelstein. Es sind Nabelsteine mit eingehauenen Hakenkreuzen entdeckt worden, dem Zeichen des zentralen Poles, deutlicher ausgedrückt der Achse der Erde am Pol. Jeder Berg und jeder Tempel stellt gleichzeitig auch den menschlichen Körper dar. Und gerade deswegen ist es auch der Lebensbaum, die Achse, der Menhir, das Lingam, das Rückgrat. Es gibt auch Nabelsteine mit einem eingehauenen Schlangenzeichen. Auf dem Baume des Paradieses war die Schlange Luzifers eingerollt, die Schlange des Wissens um Gut und Böse, von der Gnosis, um das, was ein Gott aus dem Menschen machen könnte. Das ist Kundalini, die an der Basis der Achse des Rückgrats des Eingeweihten ruht. Man hat uns gesagt, die Frau habe dem Manne einen Apfel vom Baume der Erkenntnis gereicht. In diesem Falle ist der Mann nicht der Held, der den Apfel im Kampfe erobern wird. Das Weib übergibt ihn ihm. Es ist die weibliche mondhafte Einweihung, die den Tod enthüllende. Als er ihn annahm, da sah der Mann das Weib nackt, zum ersten Male äußerlich. Vorher war es stets nur im Innern des Mannes sichtbar gewesen. Ein Held wie Parzival trägt es stets in sich. Etwas Grundlegendes hat sich bereits vor dieser Geschichte vom Garten Eden, dem Apfel und dem Baume ereignet. Die Legende geheimer Überlieferung berichtet, dass Luzifer eine Gefährtin, Lilith, hatte. Sie war vor Eva die erste Frau Adams. Vielleicht hatte er sie in seinem Inneren aufgesucht und vielleicht ist es dieselbe Lilith, die beim Eintreten in die Äußerlichkeit ihren Namen änderte. Die Versuchung oder das verhängnisvolle Spiel bestand nun darin, sie nach außen zu verlegen, sie draußen zu sehen und bei der Betrachtung der nackten Eva vergessen zu haben, wie sie wieder einzuverleiben war. Der Mann wünscht, sie außen zu haben und verewigt damit den Tod. Es kommen dann Geschlechterfolgen, Verstofflichung, die Verlängerung des dramatischen Geschehens, um die Hoffnung auf eine Rückkehr aufrechterhalten zu können. Der Begriff Zeit tritt in Erscheinung und das Bild von der äußeren Frau prägt sich immer tiefer und klarer aus, sodass es immer schwerer wird, sie durch die Rippe des Mannes hindurch wieder einzuverleiben. Aber das Wissen ist noch da in der Achse des Pols, an die man Luzifer angekettet hat, an der Wurzel des Lebensbaumes, und sie heißt Kundalini, die Feuerschlange. Der Mann könnte sie anrufen in der Absicht, die früher schon unternommenen Schritte zu wiederholen, um so die Verstofflichung zu überwinden. Dann würde sich der Menhir in einen Dolmen verwandeln und dieser wiederum in Krummlich, das heißt einen Tempel. Es ist dies die Alchemie des Steines, die Lapsit Exilis, der aus Luzifers zerbrochener Krone gefallene Gral. Der Mann ist sein ihm ureigener Tempel und er muss diesen Stein wieder einfügen, ausgehend von dem hoch aufgerichteten Menhirstein seiner unsichtbaren Wirbelsäule. Mit Hilfe der Schlange Kundalini, die in diesem vom Himmel gefallenen schwarzen Stein einem außerirdischen Meteoriten eingerollt ist. Dann wird sich in ihm eine Beschirmung, eine Bedachung bilden, ein Dolmen, oben im Scheitelchakra am Pol. Von dort wird er ins Leere springen, nach Hyperborea, der anderen Erde, und da wird er schon zu einem Krummlich, einem kreisförmigen Tempel wie Stonehenge. Aber der Tempel war immer schon dort, seit Uranfang. Er wohnte letzten Endes dem ersten aller Steine stets inne. Und auf diesen Stein gründet sich die Gleisa, der planetarische Archetyp der gesamten Alchemie, aller Mutation und Transmutation. Die Erben des Wissens der Giganten aus Hyperborea sind die Druiden. Die Barden, ihre Sänger und Dichter, können die Steinzittern schlagen, aus denen jene kosmische Sphärenmusik erklang, die man einst in den halbkreisförmig aufsteigenden Theatern oder den magischen Krummlichs in Stonehenge hören konnte. Die Barden sind die Vorläufer der Troubadoure von Languedoc und der germanischen Minnesänger. Sie besingen die Erinnerung. Auch Jason war ein Barde.